Deutschlandfunk Kultur Interview. Gedenkstunde heute Vormittag im Bundestag anlässlich der Befreiung von Auschwitz vor 74 Jahren. Wir haben über Erinnerungskultur gesprochen, Frau Bethnartz. Wenn wir über Erinnerungskultur sprechen in diesem Jahr 2019, müssen wir letztlich auch über die AfD sprechen, denn die schafft es ja immer wieder, uns zu provozieren. Also Herr Gauland nimmt bestimmte Zitate oder Sätze oder auch Herr Höcke, die dann wirklich für großen Aufruhr sorgen. Macht die AfD und tut sie uns einen Gefallen, weil sie uns sozusagen zwingt, uns weiter mit der Geschichte gut und analytisch auseinanderzusetzen, oder ist das eher kontraproduktiv? Im Großen und Ganzen ist es sicherlich kontraproduktiv, denn natürlich gibt es uns, die sich jetzt damit kritisch auseinandersetzen, aber natürlich haben diese gezielten Tabubrüche der AfD innerhalb ihrer Klientel natürlich eine Wirkung und führen zur Verrohung und führen dazu, dass sich dieses Denken, dass man die Erinnerungskultur grundlegend ändern müsse, natürlich ausbreitet, und das ist keine gute Nachricht. Mhm. Es gab diesen Zwischenfall im Bayerischen Landtag in der vergangenen Woche am Mittwoch. Charlotte Knobloch hat eine Rede gehalten. Und die Abgeordneten der AfD haben demonstrativ den Landtag verlassen. Nicht alle, aber die meisten der Fraktionen dort blieben 10 Minuten weg. Wir haben heute früh im Deutschlandfunk in Köln mit dem Historiker Michael Wolfson gesprochen. Und der sagt eben, gut, dass diese Diskussion über die AfD jetzt so geführt wird. Wir können nicht nur mit diesen oberflächlichen Argumenten pro und contra, schwarz und weiß argumentieren. Diese Vorbehalte gibt es in der Bevölkerung. Wir müssen sie ernst nehmen. Sie gefallen mir auch nicht. Aber indem man den Holzhammer schwingt, wird man sie mit Sicherheit nicht beseitigen können. Was sagen Sie dazu? Ja, insoweit würde ich ihm tatsächlich recht geben. Also er bezieht sich auf die Aussage von Frau Knobloch, wo sie sagte, dass die AfD nicht nur für sie, also für Frau Knobloch, nicht auf dem Boden der demokratischen Verfassung stehe. Und damit hat sie natürlich zum Ausdruck gebracht, dass die AfD ihrer Ansicht nach in Gänze verfassungswidrig sei. So, das ist tatsächlich noch nicht belegt. Darum kümmert sich ja gerade der Verfassungsschutz. Und mit diesen Pauschalurteilen erreicht man nichts. Also Herr Wolfson hat recht, das sagt er auch an anderer Stelle in dem Interview, dass man sich einfach sehr präzise mit dem auseinandersetzen muss, was die AfD tatsächlich sagt, anstatt eben ja den Holzhammer zu schwingen oder immer, was ja auch viele machen, das sind alles Nazis. Das bringt überhaupt nichts. Also er plädiert auch dafür, dass wir genau hingucken, wenn es um den Vorwurf des Antisemitismus innerhalb der AfD geht. Auch hier gibt es ganz offensichtlich zwei Seiten derselben Medaille. Ja, es gibt Herrn Höcke, ja, es gibt Herrn Gedeon, ja, es gibt Antisemiten in der AfD, aber eben nicht nur. Kurzum, wir müssen uns intensiv, sachlich auch mit Themen und Parteien beschäftigen, die uns nicht gefallen. Ja, das haben Sie eben im Grunde so ähnlich gesagt, aber Sie haben ja vorhin Anfang dieses Gesprächs auch gesagt, dass es natürlich schon so ist, dass sich da neue Denkräume öffnen in Richtung rechts. Genau, das folgt auch einer ausgeklügelten Strategie. Die Neue Rechte verfolgt die Strategie, die Grenzen des Sagbaren, so sagen sie es dann, sukzessive in ihre Richtung zu verschieben. Und wozu das führen kann, sieht man zum Beispiel aktuell in dem Buch, das Björn Höcke letztes Jahr veröffentlicht hat. Da spricht er sich auch wieder gegen die jetzige Erinnerungskultur aus und behauptet, die würde überlagert von den Interessen der Siegermächte. Und geht dann aber bei einem anderen Thema auch sehr, sehr weit. Er fordert nämlich eine groß angelegte Remigration nicht integrierbarer Muslime, so nennt er das, nicht integrierbarer Migranten. Also ein völlig willkürlicher Begriff, was soll das heißen, nicht integrierbar. Und sagt dann, dabei würde man auch um menschliche Härten nicht herumkommen. So, er sagt aber nicht, was das sein soll. Und wenn man sich das mal zu Ende denkt, müsste man ihn fragen, was meinen Sie? Meinen Sie Deportationen? Die Muslime werden oder die Migranten werden ja kaum freiwillig gehen. So, und da sehen wir dann schon, dass da die Decke der Zivilisation doch sehr dünn wird. Und das sind eben ganz konkrete Äußerungen, mit denen muss man sich auseinandersetzen, die muss man führenden AfD-Vertretern vorhalten und dann schauen, wie sie reagieren. Das ist ja etwas, was Sie öfter tun, ne? Dass Sie auch tatsächlich mit AfD-Vertretern auf Podien sitzen, diskutieren, dann schauen, wie die reagieren. Der Publizist Henrik M. Broder, der hat das auch neulich probiert, der war nämlich eingeladen bei der AfD, und hier habe ich jetzt gerade die Welt vor mir, die Zeitung, das war also am 29. Januar, als er da eingeladen war und hingegangen gegangen ist. Alice Weidel hat ihn umarmt vor dem Treffen und das Foto ging dann im Netz sehr gut. Dann hat er geschrieben, ach, also dafür möchte er sich doch entschuldigen. Als Journalist sollte man auf Distanz zu Politikern und Politikerinnen gehen. Weiter, es gibt freilich keinen Grund, aus dieser Umarmung weitergehende Schlüsse zu entziehen. Ich bitte um Entschuldigung und gelobe, bei der nächsten Gelegenheit vorsichtiger zu sein. Also er will sagen, ich habe hier schon Distanz. Aber die Frage ist ja, bringt das eben was, dass er da hingeht, mit denen diskutiert? Sagen wir mal so, vom Ergebnis her, in diesem Fall, glaube ich, hat er wahrscheinlich wirklich etwas erreicht. Denn er ist jemand, der im AfD-Milieu durchaus beliebt ist, auch aufgrund seiner Äußerung zum Islam beispielsweise. Und das heißt, wenn er dort etwas sagt, dann hat das ein größeres Gewicht, als wenn ich das zum Beispiel jetzt sagen würde, für AfD-Anhänger. Und er hat eben sehr deutlich diese Äußerung von Alexander Gauland zum Vogelschiss angesprochen und hat ganz klar gesagt, das ist etwas, das macht man nicht. Also man könne Uton Broder die 12 schlimmsten Jahre der deutschen Geschichte nicht einen Vogelschiss nennen und nannte das dann später auch noch eine schwere Sünde. Mhm. Und das so klar mal der Bundestagsfraktion zu sagen und gerade auch Herrn Gauland als Fraktionsvorsitzender, das ist schon wichtig. An anderer Stelle hat Herr Broder die AfD allerdings zum Opfer gemacht und gesagt, man würde eben doch so unfair mit ihr umgehen. Also da muss man dann schon hinzufügen, dass die AfD diejenige ist, die eben sich regelmäßig verächtlich über die politische Konkurrenz äußert und gerade nicht fair ist. Also wenn man diese Begegnung Broder und AfD-Fraktion im Bundestag betrachtet, wer benutzt denn jetzt hier wen? Haben wir uns ein bisschen vorhin gefragt in der Redaktion, um eine gute Show zu liefern. Ja, gute Frage. Also Herr Broder hat ja in dieser Rede am Ende sehr launig gesagt, im Grunde instrumentalisiert so insgesamt generell im Leben jeder jeden irgendwie. Ja, also ich glaube, dass die AfD wahrscheinlich nicht damit gerechnet hat, dass er so deutlich wird. Und gut, Herr Broder provoziert natürlich auch ganz gerne und insofern ist es wahrscheinlich eine Mischung, die aus beiden Richtungen so ein bisschen kommt. Also im Sinne von beide haben hier profitiert von dieser Begegnung, von dieser Show. Ja, das kann man schon so sagen, aber ehrlicherweise, ich gerade als jemand, der Herrn Broder durchaus sehr kritisch sieht, muss sagen, dass ich das schon gut fand, dass er dieses Thema doch mal so deutlich gegenüber der AfD adressiert hat. In Sachen Vogelschiss, genau, und Gauland. Genau.